Sie sollen nicht wüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden. Ein deutscher Pass.